Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Heute gibt es ein Interview, das ich im Bergischen Land aufgezeichnet habe, und zwar an der Universität Wuppertal. Dort habe ich gesprochen mit Professor Stefan Bracke. Er ist Lehrstuhlinhaber für Sicherheitstechnik und Risikomanagement. Und in dem Interview geht es um die Analyse und die Vorhersage von technischen Risiken in Produkten und Produktionsprozessen. Das heißt, die Ingenieurinnen und Ingenieure unter euch werden sicherlich mit dem einen oder anderen Thema, das in dem Interview kommt, schon mal in Berührung gekommen sein. Aber hört einfach selber, wie immer geht es los mit der Vorstellung unseres Gastes. Also mein Name ist Stefan Bracke und ich bin quasi der Lehrstuhlinhaber hier für das Thema Risikomanagement und Risikoanalytik und Zuverlässigkeit an der Universität Wuppertal. Und vielleicht kurz zum Werdegang. So? Ne? Ja, vielleicht kurz. Von Haus aus gelernter Maschinenbauer, habe also Maschinenbau in Bochum studiert, an der Uni Bochum. Und anschließend im Bereich Qualität und Zuverlässigkeit bei der Wiederverwendung von Teilen vertieft. Das heißt also alles, was man so kennt zum Thema Austauschmotoren und so. Also wie man da die Qualität sicherstellt, wenn man gebrauchte Teile wiederverwendet. Mhm. Damit habe ich mich beschäftigt dann auf der wissenschaftlichen Seite. Habe dann den Wechsel gemacht in die Automobilbranche zur Firma Porsche nach Stuttgart. War dann dort 7 Jahre im Bereich Zuverlässigkeit und Qualität. Und anschließend den Sprung zurück in die akademische Welt, zunächst an die Fachhochschule Köln. Auch zum Thema Qualität und Messtechnik. Und jetzt eben seit Oktober 2010 hier an der Universität Wuppertal. Mhm. Ja, und ich meine, letztendlich, was wir hier machen, ist letztendlich wirklich Zuverlässigkeitsanalyse von technischen Produkten und Produktionsprozessen unter der Zuhilfenahme von Statistik, ein bisschen Mathematik, Methoden, solchen Dingen. Ja, das machen wir schwerpunktmäßig. Was wir nicht machen, ist, wir zerlegen keine Bauteile, ja. Wir zersägen keine Produkte, wir machen keine Werkstoffanalysen, solche Dinge, sondern wir beschreiben letztendlich das Ausfallverhalten von Bauteilen auf Basis von Daten und Informationen aus verschiedenen Datenquellen. Das machen wir. Okay, also Sie bekommen die Daten irgendwoher zur Verfügung gestellt und analysieren diese Daten dann. Genau, genau. Also wenn man sich den Produktentstehungsprozess oder Produktlebenszyklus anschauen würde, dann gibt es ja verschiedene Phasen, wo man die Daten herbekommen kann. Zum Beispiel aus der Entwicklung. Das heißt also, wenn Bauteil und Baugruppen oder Fahrzeug Erprobungen stattfinden, dass man von dort die Daten bekommt. Oder aus der Produktion, das heißt also, wenn zum Beispiel ein End-of-Line-Test ist oder eine Zwischenprüfung ist, dann bekommt man dort die Daten, die wir auswerten können. Ne? Mhm. Oder eben beispielsweise aus dem Feld, das heißt also, wenn Reklamationen wenn die Reklamationsunternehmen zurückkommen, dann untersuchen wir sicherlich auch Gewährleistungskulanzdaten, solche Dinge oder auch Daten, die aus dem Fahrzeug selber kommen. Das sind unsere Quellen. Mhm. Das heißt auch, Sie sind wahrscheinlich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Industrie angewiesen, weil Sie eben keine eigene Produktion oder Felddaten oder sowas haben, sondern das immer von den Firmen bekommen müssen. Genau. Das heißt also, wir haben sehr viele Industriekooperationen und das sind Forschungskooperationen. Und dann bekommen wir die Daten quasi von unserem Kooperationspartner. Das ist momentan ungefähr 70% die Automobilindustrie, aber auch andere Industriezweige, zum Beispiel der Konsumerbereich im Elektronik-Elektrikbereich, also Waschmaschinenhersteller beispielsweise. Oder es ist auch aus dem Optik-Verfahrenstechnischen Bereich haben wir Partner. Und wir bekommen die Daten von denen und wir machen quasi die Datenanalytik und die Interpretation dessen, was man da sieht. Okay. Gut, damit haben wir jetzt die Produkte, um die es geht, auch schon so ein bisschen eingegrenzt. Andere Produkte, was kann ich mir jetzt da vorstellen? Also es geht bei Ihnen nur um technische Produkte, sowas wie ein, oder was ist ein technisches Produkt in dem, in diesem Zusammenhang? Hm. Ist ein Stuhl auch ein technisches Produkt? Wäre auch ein technisches Produkt, aber meistens sind es tatsächlich technisch komplexe Produkte. Das heißt also, ich komme ja ursprünglich aus der Automobilbranche, deswegen auch die Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern und Zulieferern. Das sind Steuergeräte, Autos, diese ganzen Dinge. Dieser Konsumerbereich, Waschmaschinen. Wir haben auch Exoten dabei. Ne, wir haben eine Kooperation mit einem verfahrenstechnischen Betrieb, der im, zum Beispiel im Kosmetikbereich unterwegs ist und im, ja, so Waschmittel machen die und Haarfärbemittel, Duschgels. Und wir haben auch schon dort Produktanalysen gemacht. Mhm. Also wir haben Prototypen von Shampoo beispielsweise untersucht auf ein bestimmtes Verhalten, was dann nachher die Haare zeigen, ne, wo das Shampoo eingesetzt wird. Ja. Und das machen wir auch mit statistischen Methoden. Okay. Mhm. War für uns ein Exot, aber ich mache das immer sehr gerne, solche Dinge auch, weil den statistischen Modellen an sich ist es ja erstmal egal, wo sie eingesetzt werden. Ja. Ne? Es ist ja produktunabhängig. Ja. Gut, wir hatten schon mal bei Omega Tau zwei Episoden, die vielleicht ein bisschen in eine ähnliche Richtung gegangen sind. Das eine war die Episode Nummer 58, komplexe Systeme. Das andere die Episode 100, eine englische Episode System Health Management. In diesen beiden Episodentiteln kommt beides mal das Wort System vor. Ich denke, wenn wir jetzt über ein Auto oder ein Steuergerät sprechen, dann ist das ja auch schon ein recht komplexes System. Aha. Vielleicht können wir heute, also ich denke, dieses Thema wird auch nochmal reinkommen. Vielleicht können wir heute aber auch nochmal uns ein bisschen genauer angucken. Dieses Thema Produktion würde mich interessieren. Aha. Und auch vielleicht, was man analysieren kann oder welche, was Sie erforschen, eher so bei einzelnen Bauteilen. Ich weiß nicht, ob wie viel Sie dazu sagen können. Also wenn man einzelne, gucken Sie auch, weiß nicht, einzelne Elektronikbauteile an oder sowas? Oder ist es schon immer so ein komplexeres Produkt? Es ist in der Regel ein komplexeres Produkt. Mhm. Wenn es sich beispielsweise um Felddatenanalysen handelt, weil kein Kondensator, kein Einzelchip fällt im Feld einzeln aus. Das heißt, die Daten, die wir bekommen aus dem Feld, beziehen sich ja in der Regel immer aufs gesamte Produkt oder auf die gesamte Baugruppe. Ja. Ne? Also beispielsweise beim Auto sind es natürlich solche Dinge wie, wie viel Wegstrecke hat das Auto zurückgelegt bis zum Schadensfall. Es sind Temperaturen, es sind Geschwindigkeitsbereiche, es sind Gänge, die geschaltet worden sind. Das heißt, ich bekomme Informationen auf Produktebene. Auf Bauteilebene in dieser Konkretisierungsstufe sind wir tatsächlich eher so in der Produktion unterwegs, weil dort ist ja nicht der Endverbraucher und der Endnutzer. Ja. Das heißt, wir haben auch ein Forschungsprojekt, wo wir beispielsweise medizinische Produkte uns anschauen und das sind ganz konkret Zahnbohrer, das sind Knochenfräsen, das sind Implantate, also ganz konkrete technische Bauteile oder Produkte, die wir untersuchen im Hinblick auf Produktionsprozessschwankungen und solche Dinge eben. Und dann ist es das einzelne Bauteil oder das einzelne Produkt. Ja, ja. Denn der Zahnbohrer hat ja keine weitere Bauteilstruktur darunter. Ja. Mhm. Der kommt auch so beim Patienten nachher dann an. Ja. Mehr oder weniger deutlich wahrscheinlich. Ja, genau. Und der merkt es auch, der Patient, wenn die Qualität von dem Zahnbohrer nicht stimmt. Ja. Okay, gut. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie Sie das genau untersuchen oder was es vielleicht auch für Unterschiede gibt, würde ich gerne noch ein paar Begriffe vielleicht klären. Was wir jetzt schon hatten, ist das Feld. Mhm. Ich bin ja auch in der Automobilindustrie oder Zulieferindustrie tätig. Da ist natürlich der Begriff Feld immer so ein großer Schreckensbegriff, weil im Feld darf nichts ausfallen. Mhm. Klar, es ist dann schon beim Kunden und gerade beim Automobil bedeutet es im Zweifel Rückruf. Mhm. Auch bei anderen Produkten natürlich. Das heißt, der Begriff Feldausfall bedeutet, ein Teil, ein Produkt ist ausgeliefert und fällt dann aus, richtig? Genau. Gut, dann gibt es Ausfälle bei irgendwelchen Tests, die gemacht werden, bevor das Produkt ausgeliefert wird. Genau, ne? Also sagen wir mal, diese Datenquellen, die ich vorhin angesprochen hatte, das können ja sehr, sehr viele verschiedene Stationen sein, im Hinblick auf Entwicklung, Produktion, Herstellung und Auslieferung des Produktes. Mhm. Ja? Und wenn es ein Feldausfall ist, dann ist es tatsächlich so, dass in der Regel vor Kunde etwas ausgefallen ist und dann durch die Gewährleistungsansprüche, die dann der Kunde hat, manchmal ist es ja auch Kulanz, die Informationen aus dem Feld über die Handelsorganisation zurück zum Hersteller kommt. Mhm. Und der Hersteller dann natürlich bei der weitergehenden Analyse in die Bauteilebene rein auch den Zulieferer mit einbinden würde. Und da ist es einfach so, dass natürlich aus dem Feld, je weiter der technische Fortschritt ist im Hinblick auf Informationsaufzeichnung und Informationsspeicherung, wird deutlich mehr Informationen aus dem Feld zurückbekommen als noch von vor 10 Jahren. Okay, und vor dem Feld gibt es eben Ausfälle schon während der Produktion oder bei der Endabnahme oder wie das dann im Zweifel heißt? Genau, da gibt es ja natürlich verschiedene auch wieder Datenquellen in der Produktion. Das heißt, auf der einen Seite habe ich ja ganz allgemein Prüfmerkmale, die ich in der Produktion mir angucke und auswerten kann. Ja. Das können einfache Bauteilgeometrien sein, das können aber auch irgendwelche Funktionen sein, das können Drücke sein, wie auch immer. Vielleicht ein Beispiel. Man stelle ein Antriebsaggregat her, einen Zylinderkopf, dann habe ich da verschiedene Bauteilgeometrien, die ich überprüfen kann. Das sind Durchmesser, das sind Rundheiten, das ist bestimmte Bauteillängen. Und wenn der Motor nachher fertig ist, fertig montiert ist, kommt er auf den Prüfstand. Und auf dem Prüfstand habe ich ja bestimmte stetige Merkmale, die ich überprüfen kann. Das sind Kraftstoffdrücke, das sind Öldrücke, das ist der Benzinverbrauch. Solche Dinge, die ich messen kann. Ja. Und da gibt es einerseits Prüfsequenzen, wo ich jedes Produkt überprüfe. Und dann gibt es natürlich auch Prüfschritte, die ich nur in Stichproben untersuchen kann. Und das sind alles typische Datenquellen für uns, wo wir Dateninformationen herbekommen. Und die Referenzdaten sind dann theoretisch ermittelte Ausfallwahrscheinlichkeiten? Oder also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, naja, wobei bei Ihrem Beispiel ist es ja so, da muss man sagen, man muss innerhalb irgendwelcher Toleranzen bleiben. Genau. Wenn man außerhalb der Toleranzen ist, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ganz genau. Wenn ich jetzt Feldausfälle habe, dass in einem von 1 Million Steuergeräten irgendein Kondensator kaputt geht, dann würde das ja nicht zu einer weitergehenden Untersuchung oder groß angelegten Untersuchung führen wahrscheinlich, weil wenn das ein Fall von 1 Million ist, dann sagt man vielleicht, naja gut, das ist das normale Risiko, dass so ein Kondensator mal ausfällt. Oder da ist ja noch nicht der Verdacht, dass da irgendwie das Teil an sich schlecht ist oder in der Produktion irgendwas schiefgelaufen ist oder so. Also ich würde mal es nicht ganz so bestätigen wollen. Klar, natürlich 1 auf 1 Million ist wenig, das stimmt, rein von der Häufigkeit her. Aber wenn es sich um Fehler aus dem Feld handelt, die durchaus eine Nähe hätten zu sicherheitsrelevanten Bauteilen, dann würde man auch auf Einzelfehler schauen. Dann ist man vorsichtig, ja. Na, das heißt also, ich nenne Beispiele, Verschraubung eines Airbag-Schachts. So, das heißt also, so etwas zum Beispiel, das wäre etwas, da würde man auch auf Einzelfehler im Feld schauen. Ja. Oder irgendwelche Verschraubungen am Fahrwerk oder Verschraubungen beim Rad selber, Teil ist der Achse. Das wären natürlich Dinge, wo man auch auf einzelne Fehler hinschaut, wenn man die Information aus dem Feld bekommt. Da würde keiner warten, bis mehrere Fälle im Feld mal so aufgetreten sind. Die Unternehmen reagieren da in der Regel sehr, sehr schnell. Ja, es kann ja auch sein, dass es nur die Spitze des Eisbergs wirklich ist. Genau. Okay. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie machen keine Materialversuche oder sowas. Können Sie trotzdem was sagen zu, oder schauen Sie sich auch an, welche Arten von Ausfällen es gibt, oder ist das für Sie gar nicht so relevant? Doch schon, was wir immer in Kooperation machen ist, wir machen keine Blindauswertung. Das heißt, wir machen jetzt nicht eine Auswertung über Daten und sagen, wir sehen einen bestimmten möglichen Verschleißmechanismus oder so etwas, sondern wir machen das immer in Kooperation mit dem Unternehmen selber. Das heißt, wenn wir Daten bekommen, gibt es ja parallel auch Material- und Bauteiluntersuchungen beim Hersteller oder beim Zulieferer selber. Das heißt, er hat selbst geschaut, ob es sich um eine defekte Lötstelle handelt, ob es sich um eine Ölleckage handelt, ob es sich um einen Verschleißmechanismus handelt. Und dann schauen wir, also diese Ergebnisse beim Unternehmen heißen dann natürlich Befundungsergebnisse, also technische Schadteilbefundung. Und wir schauen, ob das, was wir sehen in den statistischen Modellen, also im Ausfallverhalten des Bauteils, ob das passt zu dem, was die technische Schadteilbefundung sieht. Ja. Und beides zusammen ergibt dann meistens eine vollständige Analyse. Das eine ohne das andere ist, ich sag mal, wäre eher unvollständig. Das ist ja dann auch so eine Art von Gegenprüfung, oder? Also Beispiel, ja. Sie finden in Ihrer Analyse raus, die Daten deuten auf Verschleiß hin. Dann sollte ja der Auftraggeber bestätigen, dass dieser Ausfall immer erst nach einer gewissen Zeit oder gewissen Kilometerzahl oder sowas auftritt. Richtig. Wenn der von Anfang an da ist, wird es vermutlich kein Verschleiß sein. Richtig. Mhm. Das heißt, wir haben durchaus Schadensfälle, wo man einfach erkennen kann, im Rahmen der statistischen Modellierung, dass es immer eine gewisse Zeit braucht, bis das Symptom beim Kunden ankommt. Mhm. Und wenn es sich dann um einen Verschleißmechanismus handelt, dann passen die beiden Datenquellen, die technische Schadteilbefundung und unser statistisches Modell. Ja. Es gibt Ausnahmen natürlich von der Regel, ne? Und das sind Dinge wie Softwarefehler. Ne? Mhm. Die Software an sich in einem Steuergerät verschleißt ja nicht. Das heißt also, der Fehler an sich ist in dem Algorithmus enthalten. Aber möglicherweise ist es so, dass erst in bestimmten Schaltzuständen oder Nutzungsverhalten des Kunden der Softwarefehler überhaupt auftritt, in Erscheinung tritt. Mhm. Und dann stellt man natürlich auf Fahrzeugebene bei der bis dahin zurückgelegten Wegstrecke und Zeit einen großen Verzug fest. Aber das, was man sieht in dem Modell, ist dann ja nicht das Ausfallverhalten bezüglich des Softwarefehlers, weil das war ja von 100% sofort da, ja. Sondern was man sieht ist eigentlich, wann merkt es denn der Kunde? Ja. Wann sieht er das denn? Oder wann läuft ihm der über den Weg? Ne? Durch diese bestimmten Sachen, die er quasi erst bedienen muss, damit der Fehler überhaupt auftritt. Ja. Ja. Wobei das ja auch bei Hardware-Problemen vorkommen könnte, oder? Also nehmen wir mal an, blödes Beispiel jetzt, irgendein Fehler tritt immer nur auf, wenn der Kunde in den fünften Gang schaltet. Mhm. Jetzt fährt er aber ein Jahr lang nur in den Gängen 1-4. Dann kommt es auch erst nach einem Jahr. Ist korrekt. Bei Softwarefehlern ist es einfach nur deswegen so spannend zu erklären, weil der Fehler einfach zu 100% direkt da ist und Jeder kennt das von dieser Software. Wenn man, sagen wir mal, einen komplizierten Algorithmus baut, schnell hat man ja auch einen Fehler mal eingebaut in so einer, wenn man selbst programmiert, ne, in den Algorithmus. Und das muss man dann nicht merken. Genau, die Komplexität ist im Zweifel eben viel höher. Ganz genau. Okay. Gut. Welche Ausfallmechanismen gibt es denn noch außer Verschleiß? Oh, das kann natürlich alles Mögliche sein. Also grob unterscheidet man ja ganz grob zwischen drei großen Ausfallbereichen. Ne? Das ist diese berühmte Ausfallraten, umgangssprachlich ausgedrückt Badewannenkurve. Mhm. Ne? Es gibt also Frühausfälle, es gibt Zufallsausfälle, es gibt Verschleiß- oder Laufzeitbedingte Ausfälle. Und wenn wir jetzt bei den Frühausfällen anfangen, das kann natürlich alles Mögliche sein. Das können, ich sag mal, unzureichend ausgelegte Bauteile einfach sein, die schneller brechen oder zu früh brechen oder zu früh eine Rissbildung entsteht. Das können aber auch produktionsbedingte Dinge sein. Beispielsweise Zerspannungsrückstände in einem Wasserpumpengehäuse von einer Motorkühlung. Das heißt also, die Zerspannungsrückstände führen dazu, dass es einen erhöhten Verschleiß gibt, direkt am Anfang oder einen direkten Ausfall. Dann wäre das ein Frühausfallverhalten. Das können aber auch einfach schlecht montierte Dinge sein in der Produktion, wo sich dann eine Schraube löst und eine Verklipsung einfach löst. Muss ja nicht unbedingt mal sicherheitsrelevant sein. Ne? Wenn wir den zweiten Bereich beleuchten, die Zufallsausfälle, gut, das sind Dinge, wo dann keine vielleicht systematische Sache dahinter steckt. Ne? Das muss keine systematischer Fehler sein. Und in den höheren laufzeitbedingten Ausfällen, neben dem normalen mechanischen Verschleiß, können das aber auch Kunststoffversprödungen sein. Mhm. Das können irgendwelche Dinge sein, die durch Witterungsbedingungen gekommen sind. So etwas kann das sein. Mhm. Ne? Da gibt es sicherlich eine sehr große Bandbreite an Dingen, die man da beschreiben kann. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, diese Badewannenkurve, das ist eben eine Kurve, die wird über der, ich weiß nicht, über der Zeit oder über der Betriebsdauer aufgetragen. Also man hätte auf der X-Achse sozusagen eine Laufzeitvariable. Ja. Das wäre ja beim Auto beispielsweise die Wegstrecke. Ja. Das kann natürlich auch eine Zeit sein. Ja. Beispielsweise die Betriebszeit des Fahrzeugs. Mhm. Das heißt, dann, wenn das Fahrzeug in Betrieb ist. Mhm. Was nicht dasselbe wäre wie die Feldlaufzeit. Das geht ja auch. Man kann ja auch die Feldzeit abtragen. Ja. Man kann aber auch eine andere Laufzeitvariable nehmen, wie zum Beispiel Betätigungszyklen. Kann man ja auch machen. Mhm. Ja. Beim Auto ist es halt so, dass sehr plausibel oder häufig plausibel die Wegstrecke genommen wird, weil darauf natürlich sich alle was vorstellen können. Ja. Ja. Auch wenn nicht alle Fehlerbilder mit der Wegstrecke korrelieren. Genau, also diese Betätigungszyklen machen zum Beispiel Sinn beim Anlasser. Ja, zum Beispiel. Ja. Ganz genau. Ne? Oder beim Fensterheber oder so. Ja. Und nicht alle Schäden korrelieren ja mit der Wegstrecke. Ja. Ja. Also das ist zwar häufig so, aber nicht immer so. Ja. Okay, das war jetzt die X-Achse und auf der Y-Achse ist dann eben die Anzahl der Ausfälle. Ist eher die Ausfallrate. Ne? Ja. Die Ausfallrate ist eigentlich nichts anderes als die aktuellen Ausfälle, die passieren zu einem bestimmten Zeitpunkt, geteilt durch die noch überlebenden Einheiten. Ja. Das ist letztendlich die Ausfallrate. Okay, gut. Und diese Kurve hat eben bei vielen Produkten so eine Badewannenform, deswegen heißt es umgangssprachlich Badewannenkurve. Genau, also am Anfang ist es halt so, die Ausfallrate ist, wenn man eine Produktflotte, ob das Fahrzeuge sind, Waschmaschinen sind, Rechner sind, neues Betriebssystem ist oder so, dann hat es in der Regel eine höhere Ausfallrate, am Anfang diese Flotte, ne? Und das ist das, was man landläufig auch gerne als Kinderkrankheiten bezeichnet. Das heißt, ich habe vielleicht produktionsbedingte Ausfälle, ich habe bestimmte Dinge, die noch nicht richtig vielleicht ausgereift waren oder erprobt waren, die Ausfall, den dann ausfallen, dann sinkt in der Regel die Ausfallrate und dann ist sie auf einem niedrigen Niveau, wenn es ein qualitativ gutes Produkt ist, ne, so, über einen gewissen Zeitraum und dann irgendwann setzen natürlich laufzeitbedingte Schäden ein. Und beim Fahrzeug zum Beispiel, 5., 6. Jahr, da verschleißt relativ viel. Da tauscht man natürlich schon mal auch Bremsscheiben aus oder solche Dinge, die dann über, aber das kommt natürlich immer auf das Fahrprofil an, auf den Markt an, auf solche Sachen kommt das an. Ja. Und dann steigt die Ausfallrate wieder und deswegen ist das eine Badewannenform. Ja. Ich meine, die gibt's ja letztendlich auch so in der menschlichen Sterberate abgebildet. Wenn man sich das anguckt, dann, also die Sterbedaten anguckt über das Bundesamt hier für Statistik oder Statistische Bundesamt, so ist richtig. Oder auch bei anderen Bevölkerungen, bei anderen Ländern, gibt es am Anfang natürlich eine höhere Sterblichkeitsrate in den sehr jungen Jahren, direkt nach der Geburt beispielsweise, ne, Kindersterblichkeit. Dann sinkt diese Sterblichkeitsrate, ist konstant. Und dann ab ungefähr 40 geht's dann wieder bergauf mit der Sterblichkeitsrate. Und das ist eigentlich auch eine Badewannenform, bestehend aus verschiedenen Verteilungsmodellen. Ja, ja, okay. Im simpelsten Fall. Ja. Was hat denn diese Badewannenkurve mit der Weibull-Verteilung zu tun? Beziehungsweise was ist die Weibull-Verteilung? Also letztendlich ist es ja so, diese Badewannenkurve, diese drei Bereiche, die ich da nannte, ist natürlich erstmal ein idealisiertes Bild und es ist auf einem sehr einfachen Niveau. Wenn ich jetzt mehrere beispielsweise Verschleißmechanismen hätte in den hinteren Bereich der Badewannenkurve, da wo laufzeitbedingte Schäden sind, dann sieht die auch nicht nur so nach einem einfachen Ast aus. Ne? Mhm. Und ich kann natürlich versuchen, jeden Schadensmechanismus, den ich im Feld habe, Korrosion, Frühausfallverhalten, mit einem statistischen Modell zu beschreiben. Und das kann ein x-beliebiges statistisches Verteilungsmodell sein, was man dann sehen kann. Und die Weibull-Verteilung ist eine mögliche Form, das Ausfallverhalten eines Bauteils abzubilden. Mhm. Und die ist deswegen so bekannt oder auch sehr populär, weil sie einfach sehr leicht zu handhaben ist. Das heißt, sie gibt's in der einfachsten Form mit zwei Parametern oder auch drei Parametern. Das sind die einfachsten Formen. Man kann sie leicht integrieren, man kann sie leicht ableiten. Mhm. Das ist sehr leicht. Mhm. Na, und je nachdem, wie man die Parameter einstellen will ich jetzt nicht sagen, aber wie die Parameter vorliegen, kann man auch mit der Weibull-Verteilung verschiedene andere statistische Verteilungsmodelle sehr leicht abbilden. Mhm. Das heißt, wenn die Parameter eine bestimmte Zusammensetzung haben, dann sieht das Ding aus wie eine gaußsche Normalverteilung. Okay, verstehe. Ja? Und wenn man sie anders zusammensetzt, dann sieht es aus wie eine Exponentialverteilung. Ja. Und wenn man sie noch anders zusammensetzt, dann ist es eine logarithmische Normalverteilung. Ja. Und deswegen ist sie so beliebt, weil sie es einfach zu handhaben, einfach zu deuten. Ja. Und gleichzeitig können sie verschiedene Ausfallverhalten, verschiedene andere Verteilungsmodelle abbilden damit. Mhm. Natürlich nur approximieren, also annähern, aber es ist schon eine sehr leicht zu benutzende Verteilung. Also so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, also vielleicht so, genau. Ja. Letztendlich hat sie ja entdeckt, Valodi-Weibull, ja, ein, ich glaube Schwede, ja genau, ein schwedischer Ingenieur. Und letztendlich hat er damit auch Windgeschwindigkeiten beschrieben, die, wenn man sich die Verteilungsform anguckt von Windgeschwindigkeiten, linksseitig schief sind, also so wie logarithmische Normalverteilung, ja, so, also linksseitig schief. Mhm. Und hat dann aber auch festgestellt, dass sich diese Verteilungsform sehr gut eignet, um Rissbildung zu beschreiben und solche Dinge. Und dann hat sich das langsam aber sicher etabliert und in der Zuverlässigkeitstechnik ist das die gängigste Verteilungsform. Okay, ja. Okay, jetzt sind wir schon so ein bisschen in diesen mathematischen Bereich vorgedrungen. Da würde ich dann gerne noch ein bisschen mehr drüber sprechen, so in Richtung, was machen Sie hier genau? Vielleicht noch eine Frage vorab. Warum will man das alles eigentlich so genau wissen? Das Ausfallverhalten von Bauteilen? Genau, was Sie ja letztendlich machen, ist, Sie machen eine, oder das Ziel ist ja vermutlich eine Prognose. Mhm. Die Industriepartner werden ja nicht das machen, nur ausschließlich, um dann hinterher bestätigt zu haben, ja, Sie sehen hier auch einen Verschleiß, wenn die schon in ihrer Feldbefundung festgestellt haben, wahrscheinlich war das Verschleiß. Sondern es geht ja darum, dann mit den Ergebnissen irgendwas zu machen. Mhm. Das eine ist wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel ein größeres Problem hat oder ein sicherheitskritisches Problem, dann muss so ein Automobilhersteller zum Beispiel entscheiden, ob er einen Rückruf macht. Mhm. Dafür wäre es ja schon mal gut zu wissen, wie viele Fahrzeuge im Feld wahrscheinlich noch betroffen sind von diesem Problem. Genau. Das wäre ein Anwendungsfall. Genau, das ist sicherlich ein sehr wichtiger Anwendungsfall. Mhm. Und er muss nicht automatisch sicherheitsrelevante Bauteile betreffen. Es reicht ja schon, wenn es ein Ausfallverhalten ist, was möglicherweise zu einem Serienschaden wird. Das heißt also, dass es einfach sehr viele Ausfälle gibt und dann natürlich ein Imageverlust entsteht. Ja. Und es ist richtig, diese Geschichte mit dem Rückruf ist ja letztendlich immer das, was man in der Presse sieht, ist ja letztendlich das, was zum Schluss passiert. Mhm. Und ein Baustein hin zur Entscheidung, macht man einen Rückruf oder nicht, ist tatsächlich eine solche Prognose. Das heißt, neben ganz vielen anderen Dingen, zum Beispiel gesetzesrelevanten Dingen oder auch rein aus Imagegründen oder sonst etwas, ist natürlich, wie schlimm wird's denn noch, das Risiko abzuschätzen? Ja. Ne? Ein Forecast, also eine Vorausschau zu machen, ist natürlich einer der zentralen Punkte. Und diese Hochrechnung ist ein mögliches Ziel. Mhm. Aber manchmal sind die Ziele auch ganz anderer Natur, wenn man beispielsweise zwei Produktionschargen vergleichen will. Das heißt, also ich habe ein bestimmtes Ausfallverhalten im Feld, ne, von meinen Fahrzeugen, die ich im Juni gebaut habe. Und dann habe ich eine Verbesserungsmaßnahme gemacht, habe die neuen Teile in meine Fahrzeuge eingebaut, stelle auch noch fest, dass Teile ausfallen, aber nicht mehr so viele. Und die Frage ist, hat es sich signifikant verbessert oder nicht? Ist es so viel besser geworden, dass man sagen kann, jawohl, die Maßnahme hat gewirkt? Oder es war gar nicht signifikant, es ist zufälligerweise ein bisschen besser geworden. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein richtig wichtiges Ziel, zu sehen, ist eine Maßnahme, die ich gemacht habe, bei meiner neuen Fahrzeugcharge, hat es eingeschlagen im Feld, also im Sinne von besser geworden, oder nicht? Mhm. Ja? Oder, was man auch machen kann, weiteres Ziel ist, verhält sich das Bauteil in dem Fahrzeugtyp anders als im anderen Fahrzeugtyp? Ja. Auch das ist eine typische Fragestellung. Ja. Ja, für diese Zuverlässigkeitsanalysen, also Ausfallverhalten und Prognose. Mhm. Wenn man Produktionsdaten untersucht, sind meistens die Zielsetzungen ein bisschen anders. Gut, da geht es dann wahrscheinlich auch sehr schnell einfach um Kosten. Aber Ausschuss verringern. Sowas? Ja, so etwa. Also sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen, mhm. ne, dass es zum Beispiel zum Ausschuss kommen kann. Oder mhm. wie, ob, sagen wir mal, der Produktionsprozess stabil läuft. Sind Sprünge, die ich in der Produktion feststelle, signifikant oder nicht? Beispielsweise, wenn ein Schichtwechsel ist oder ein Werkzeugwechsel ist oder solche Dinge. Oder auch, wenn man Verschleiß erkennt in der Produktion, jetzt nicht von dem Produkt, was man baut, sondern von dem Werkzeug, mit dem man es herstellt. Und man könnte den Trend von dem Werkzeugverschleiß statistisch abbilden, dann können Sie ausrechnen, wann Sie das Werkzeug wechseln müssen. Ah, das heißt, Sie würden Ihr Produkt in irgendeiner Form untersuchen und würden da rausschließen, wie der Verschleiß des Werkzeugs eigentlich ist. Und dann sagen, oh, jetzt wird aber das Produkt langsam grenzwertig, genau. Jetzt tausche ich mal mein Werkzeug. Genau. Mhm. Wobei dann wieder dasselbe ist wie vorhin. Ne? Wir würden die statistische Analyse machen und den Trend abbilden mit einem statistischen Modell. Und der Hersteller in dem Fall wüsste natürlich, ob das wirklich jetzt ein Verschleiß ist oder ob das was anderes ist, was dahinter stecken könnte. Ja. Und dann, wenn man beides zusammenführt, dann wüsste man es, ob sich dann Modell und Werkzeugverschleiß nicht widersprechen. Mhm. Ja, genau. Und dann ist es, ja, wie soll man sagen, eine Optimierung der Produktionssteuerung hinsichtlich des Werkzeugverschleißes. Mhm. So wäre das dann. Ja, ja. Okay. Gut, dann sprechen wir doch mal ein bisschen darüber, was Sie hier genau machen. Ich habe den Begriff mehrdimensionale Risikoanalyse gelesen. Mhm. Können Sie das ein bisschen erklären? Also mehrdimensionale Risikoanalyse heißt eigentlich, dass man klassischerweise früher aufgrund der Datenlage, wenn ich jetzt wieder diese Felddaten mir anschaue, also wo wir diese vorhin über diese Feldanalysen gesprochen haben, da wusste man nicht viel über das Fahrzeug. Ja, das heißt, was wusste man, wenn der Kunde in die Werkstatt kommt? Man weiß die Wegstrecke, die er gefahren ist. Man weiß die Erstzulassung vom Fahrzeug. Man weiß den Ausfallzeitpunkt. Und man weiß natürlich ein bisschen, wie er den Schaden wahrgenommen hat, also das Symptom. Und sehr viel mehr aus dem Feld weiß man ja nicht. Mhm. Heute ist das anders. In den heutigen Fahrzeugen wird ja sehr viel an Daten gespeichert. Und das sind zum Beispiel auch Daten wie häufig wurde der Anlasser betätigt? Mhm. Ja, und das auch bei verschiedenen Temperaturfeldern. Das heißt, wie häufig gab es einen Kaltstart? Das heißt, das Fahrzeug wurde im kalten Zustand gestartet oder Warmstart oder Wiederholstart. Das heißt, also der Kunde hat zweimal gestartet, hintereinander direkt, ja. Ne, weil das Fahrzeug nicht angesprungen ist. Und solche Daten werden halt auch aufgezeichnet. Mhm. Und manchmal dann auch ein bisschen in verdichteter Form, weil man natürlich nicht alles aufzeichnen darf, was man möchte. Ne? Dann würde das ja zum sehr gläsernen Fahrzeugkunden führen. Und wahrscheinlich auch nicht kann, oder? Einfach aufgrund Ressourcenbeschränkungen im Steuergerät zum Beispiel. Ressourcenbeschränkungen ja, vor dem Hinblick der Kosten. Mhm, ja. Ne? Klar, ja. Also sagen wir mal, jeder in der Industrie heißt das ja gerne Bauteilverantwortliche, also der für die Auslegung des Bauteils, der die Bauteilauslegung steuert, so will man sagen, versucht natürlich Geld zu sparen, klar, ne, aber vor diesem Hintergrund. Mm, ja. Ne, definitiv, klar. Ja. Und das Gute daran, jetzt mal aus der Sicht der Zuverlässigkeit oder der statistischen Modellierung ist natürlich, wenn ein bestimmtes Ausfallverhalten nicht korreliert mit der Wegstrecke, sondern mit Betätigungszyklen, was wir vorhin schon mal hatten, dann ist natürlich spannend, das Ausfallverhalten zu beschreiben in Abhängigkeit verschiedener Variablen. Mhm. Ne? Alleine schon, ich sag mal, eine Beschreibung über zwei Variablen wie Wegstrecke und Zeit im Feld, und zwar Betriebszeit, nicht reine Feldzeit. Mhm. Ne? Das wäre ja schon spannend, das sich anzugucken. Ja. Wie machen Sie denn da die Parameteridentifikation? Nehmen Sie einfach alles, was Sie kriegen können und jagen das durch irgendeinen Algorithmus oder sagen Sie, also analysieren Sie das Problem vorher und sagen Sie, wenn die Sonnenblende im Fahrzeug abfällt, dann hat das wahrscheinlich nichts damit zu tun, wie oft der Anlasser betätigt wurde, sondern vielleicht ist es mehr so eine, dass der Kunststoff irgendwie porös wird und es liegt an der Sonneneinstrahlung oder sowas. Mhm. Also gucke ich vielleicht einfach an, wann das Auto zugelassen wurde. Oder genau. Stellen Sie sich da erstmal blind und packen mal alles rein und gucken dann, was rauskommt. Also es ist schon so, dass wir dann, wenn wir solche Datensätze analysieren, verschiedene Laufzeitvariablen wieder haben oder Laufzeitvariablen, also Zeiten und so weiter. aber wir machen das schon immer in Kooperation mit dem Partner. Das heißt also, wenn es jetzt um ein Thema geht, wo man eine gewisse Richtung weiß, woran es, welche Variable am höchsten korreliert oder so, oder welche die Grundvariable ist, von der wir ausgehen müssen, dann schauen wir natürlich schon, welche Variable korreliert jetzt mit welcher. Ja? Und gucken dann, wenn wir die Korrelation der Variablen untereinander wissen, ob das übereinstimmt mit dem, was man dann auf dem Befundungstisch dann auch sieht. Also das, wie der Schaden eigentlich an sich aussieht. Ne? Und gut, die einfachsten Korrelationen, die man da machen kann, sind natürlich einfach bivariat, ne? Also mit zwei Variablen. Und man kann es aber auch mit mehreren Variablen korrelieren. Dann sind wir bei diesen Multivariaten-Analysen. Ne? Und um dann zu gucken, welche Variable hat den größten Einfluss? Oder die, sagen wir mal, ja, welche Variablen? Muss ja nicht mal eine sein. Und die Ausgangsgröße ist aber immer Produkt oder Bauteil okay oder nicht okay? Oder können Sie auch irgendwie mehrere Ausgangsgrößen modellieren? Im Sinne von ein bisschen okay oder zwar außerhalb der Toleranz, aber noch betriebsfähig oder weiß nicht, was man sich da alles vorstellen kann. Also würden wir gerne, aber wenn der Kunde in die Werkstatt kommt, dann ist meistens kaputt. Okay. Um es mal so binär auszudrücken. Ja, ne? Ja. Das heißt, das Fahrzeug zeichnet natürlich erstmal bestimmte Parameter auf, Schaltzyklen und so weiter, klar. Aber wenn jetzt der Schadensfall eingetreten ist, dann ist der Kunde in der Regel in der Werkstatt und dann ist das Steuergerät im Eimer. Ja. Und dann ist es kaputt zu einem bestimmten Zeitpunkt, nach einem bestimmten Betätigungszyklus, nach bestimmten Betätigungszyklen, nach einer bestimmten Wegstrecke, nach einer bestimmten Zeit. Ja. Aber wir haben leider nicht die Datenlage vorliegen, dass quasi auf dem Weg dahin bestimmte Zustände beschrieben werden. Das haben wir nicht. Okay. Kommt es vor, dass Sie Daten bekommen, sagen wir mal, eine Pumpe fällt aus und der Hersteller sagt jetzt, das ist ein neu auftretendes Problem bei einem Fahrzeug, das seit 4 Jahren produziert wird, fallen jetzt plötzlich die Pumpen aus und gibt Ihnen Daten, die Sie analysieren und Sie kommen da in der Hinsicht nicht so richtig mit klar, dass Sie, das Fehlerbild sozusagen immer gleich ist, Sie aber mit dieser mehrdimensionalen Analyse irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommen und dann zum Beispiel die Vermutung haben, vielleicht sind das 2 Probleme, die nur zufällig jetzt gerade zum selben Zeitpunkt auftreten. Also vielleicht geht einmal das eine Teil in der Pumpe kaputt und einmal das andere und das ist dann einfach zufällig korreliert oder ja. Kann passieren, definitiv. Das sehen Sie ja dann aber in den Daten, oder? Weil Sie sehen, einmal fällt es immer aus bei jemandem, der ganz viele Schaltzyklen hat. Und das andere Problem tritt auf bei jemandem, der viele Kilometer gefahren ist oder sowas. Auch wenn das jetzt sich nach einer politischen Antwort anhört, ne? Aber beides ist richtig. Ne? Gibt ja Politiker immer sagen, beides ist richtig, ne? Von beiden Varianten. Ne? Gut, das ist ja auch jetzt in meinem Beispiel ist es ja so, jemand, der viele Kilometer fährt, hat auch mehr Schaltzyklen als jemand, der wenig Kilometer. Genau. Also das korreliert ja dann auch wieder. Genau. Ja. Wenn ich sage, beides ist möglich, heißt das einfach, es gibt die Situation, dass die Ausfallzeitpunkte sich nicht unterscheiden bei 2 verschiedenen Schadensmechanismen. Das gibt es. Ja. Das heißt also, das Ausfallverhalten, was man im statistischen Modell sieht, ist in dem einen Fall genauso wie in dem anderen Fall, obwohl 2 verschiedene Schadensmechanismen vorliegen. Ja. Und das würde man, die Wahrscheinlichkeit, dass man das detektieren kann, klar, die nimmt natürlich zu, je mehr Informationen und Variablen ich habe. Klar. Aber das kommt nicht so selten vor, dass man das auch mal nicht unterscheiden kann. Gerade dann, wenn es ein komplexes Bauteil ist, ja, und dann vielleicht auch 4, 5 Schadensmechanismen dahinter stecken. Also beim Steuergerät, was aus x-tausend Einzelbauteilen besteht oder hunderten Einzelbauteilen, dann muss sich das im Feld nicht unbedingt unterscheiden. Ja. Und deswegen ist ja diese Zusammenarbeit zwischen dem, der die Statistik macht und dem, der die technische Schadteilbefundung macht, wichtig. Weil sonst ist es ja so ein gewisses Blindgänger-Dasein. Ja. Ja. Aber das heißt, theoretisch könnten Sie dem Hersteller zurückmelden, wir vermuten, das sind 2 verschiedene Genau. Dinge, die da auftreten. Und dann könnte der Hersteller nochmal selber in der Befundung gucken. Richtig. Kann er das bestätigen? Hat er vielleicht was übersehen oder sowas? Genau. Also das wäre der zweite Fall ja. Der erste ist eine 100% Übereindeckung im Auswahlverhalten. Dann sieht man es nicht. Ne? Aber es gibt natürlich Indizien, die dafür sprechen können, dass es zwei verschiedene Schadensmechanismen sind. Ja. Einfachster Fall. Sie machen eine eindimensionale Auswertung. Und auf der X-Achse steht jetzt die Wegstrecke und Sie bemerken einfach, dass ab einer bestimmten Wegstrecke die Summenwahrscheinlichkeit, also die Anzahl der Ausfälle, so will ich es mal umgangssprachlich ausdrücken, signifikant ansteigt, dann würde man dann, wenn man sich die Summenwahrscheinlichkeiten anschaut, einen signifikanten Gradienten feststellen. Das heißt also, es steigt einfach an einem bestimmten Kilometerspektrum stärker an. Und dann kann man es auch nicht mehr anpassen nur mit einem einzigen statistischen Verteilungsmodell. Ja. Und müsste konsequenterweise entweder einen Mischpopulationsansatz nehmen. Das heißt also, dass man zwei Verteilungsmodelle in eins zusammenpackt, gewichtet oder so. Mhm. Oder man betrachtet beide Datensegmente separat. Mhm. Aber das könnte man in den Auswahldaten dann sehen, wenn man so einen Gradienten hat, so einen steilen Anstieg hat. Und dann könnte man sagen, der ist auch signifikant aus statistischer Sicht. Das kann man ja nachweisen mit einem statistischen Test. Ja. Und dann könnte man zum Hersteller sagen, jawohl, wir sehen hier was, das können wir nicht deuten, da ist ein signifikanter Anstieg, könnte da was Technisches hinterstecken? Und dann kann er natürlich nochmal nachschauen, definitiv. Ich würde gerne ein bisschen mehr über die Mathematik oder die Algorithmen wissen, die hinter Ihren Analysen steht. Es gibt ja inzwischen einiges so auch an Software oder so, was mehr oder weniger Blackbox ist, man steckt irgendwelche Daten rein, es kommen Funktionen raus, man sagt hier, von diesem Parameter ist die Ausgangsgröße besonders abhängig, von diesem weniger und so weiter. So die allereinfachste Form davon, die man sich so als Laie noch vorstellen kann, ist, wenn man jetzt ein eindimensionales Verfahren hätte, ein Polynom. Hm. Also man hat irgendwie eine Eingangsgröße und sagt, okay, in welcher Art ist y von x abhängig und versucht das durch ein Polynom anzufitten. So, das kann ich mir noch vorstellen. Das kann man jetzt auch mehrdimensional machen, dass man so ein mehrdimensionales Polynom meinetwegen hätte. Hm. Jetzt gibt's da ja noch viel mehr, also man kann das dann mit trigonometrischen Funktionen machen, man kann das mit Gauss-Funktionen machen und so weiter. Gehen Ihre Ansätze so in die Richtung oder ist es was ganz anderes? Also ich glaube, es ist so, dass wir schon versuchen, nachher Dinge immer auf eine bestimmte Variable zurückzuführen. Das heißt also, das System zu beschreiben, wie es reagiert, also die einzelnen Variablen zu korrelieren, zu analysieren, wo sind signifikante Unterschiede und dann sagen, das heißt für die Wegstrecke oder das heißt für die Betriebszeit oder so etwas. Das hat einen sehr leichten oder sehr einfachen Hintergrund auch. Ne? Man kann natürlich auch durch 5 Variablen irgendwie so ein Polynom durchlegen, klar. Nur dann können Sie es grafisch nicht darstellen und darunter vorstellen kann sich auch keiner mehr was. Ja. Ne? Und auch wenn es mathematisch jetzt möglich wäre. Ne? Aber was die Leute sich gut vorstellen können ist, wenn sie sehen, wie stark hängt die eine Variable von der anderen ab. Ja, und zum Beispiel auch, oder sie hängt nicht ab einfach davon. Das heißt, für den Ingenieur ist es dann ein gutes Ergebnis, wenn er weiß, nee, unser Schadensmechanismus, der ist gar nicht wegstreckenabhängig oder der ist gar nicht zeitabhängig. Ja. Das heißt, man kann sich konzentrieren auf eine bestimmte Variable, weil man weiß, damit korreliert der Schadensmechanismus. Und deswegen ist die Datenanalyse in der Regel darauf ausgerichtet, die Daten so zu analysieren, dass man nachher ein Ergebnis hat, was man dann vielleicht auch mit einer ganz konkreten, konstruktiven Maßnahme also belegen kann, also um dann eine Schadensprävention zu machen. Heißt das meine laienhafte Vorstellung, man macht sowas wie zum Beispiel so einen Polynomansatz oder eben ein bisschen was Komplexeres, ist richtig? Also diese Art, wie Sie drangehen mit Ihren Algorithmen? Ist das eine richtige Vorstellung oder verwenden Sie ganz andere Methoden? Also meine Vorstellung ist, Sie kriegen irgendwie Daten, jetzt mal eindimensional, Wegstrecke, wie verhält sich die Anzahl der Ausfälle anhand der Wegstrecke? So jetzt, was weiß ich, fangen Sie mal an, da eine Gerade durchzulegen und gucken, ob es eine Gerade ist. Dann tut das nicht, dann nimmt man eben ein Polynom zweiter Ordnung und so weiter. Das ist so meine laienhafte Vorstellung. Ach so. Arbeiten Sie so oder arbeiten Sie ganz anders? Also so, nee, aber also natürlich viel komplexer, oder ist es ein ganz anderer Ansatz? Polynome sind es eher nicht. Es sind eher diese zum Beispiel Weibull-Verteilungsmodelle, ja, okay, weil Weibull-Verteilungsmodelle leicht deutbar sind. Mhm. Das heißt, die Parameter, die so ein Weibull-Verteilungsmodell hat, kann man leicht deuten. Ne? Also sowohl Formparameter als auch Lageparameter kann man deuten. Wenn man sieht, die nehmen bestimmte Werte an, kann man sagen, ist ein Hinweis auf ein laufzeitbedingtes Auswahlverhalten. Mhm. Das heißt, das statistische Modell ist einfach in dem Fall eine statistische Methode, um das Auswahlverhalten zu beschreiben. Wenn ich jetzt zwei Produktionschargen vergleiche, wenn ich wissen will, kommt ja ein bisschen auf die Ziele zu sagen, wofür es jetzt gut sein soll, ne? Ja. Ob die sich anders verhalten, da kann ich zum Beispiel sagen, naja gut, dann vergleiche ich doch die beiden Parametersätze von dem einen Weibull-Verteilungsmodell, Charge 1, mhm, und von dem Weibull-Verteilungsmodell, Charge 2, und gucke, ob die sich signifikant unterscheiden. Okay, aber wenn Sie das machen, wenn Sie diese Parametersätze haben, dann haben Sie ja vorher irgendeine Form von Fitting gemacht. Ja, genau. Okay, also das ist der erste Schritt. Jetzt haben Sie Ihre Parameter und dann können Sie die vergleichen zum Beispiel. Ja, genau. Okay, gut. Also das Fitting geht über verschiedene Verfahren. Ja, ne? Maximum Likelihood zum Beispiel wäre so ein typisches Verfahren. Ja. Oder und da muss man einfach nur schauen oder aufpassen, dass natürlich je nach Fittungsverfahren, ne, man natürlich auch dann andere Parameter rauskriegt. Das heißt also, wenn man dann deutet, dann kann es ja auch daran liegen, dass man einfach ein anderes Fittungsverfahren genommen hat. Ja. Und das muss man natürlich ein bisschen berücksichtigen. Ja. Oder ja, anders, man sollte standardisiert machen. Ja. Ja. Und wahrscheinlich hängt ja dieses, welches Verfahren man wählt, zum Beispiel auch davon ab, wie viele Datenpunkte man hat, nehme ich an. Ja, ja, genau. Ja. Und wenn man dann dieses Fitting gemacht hat und dann zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel der beiden Chargen, die beiden vergleicht. Ne? Jetzt gehe ich einfach mal auf Ihren Punkt ein mit den Datenpunkten. Ne? Nehmen wir, ich habe zu wenig Daten, dann kann man ja auch Richtung parameterfreie Statistik schwenken. Das heißt, ich kann das Auswahlverhalten dann nicht mehr beschreiben über ein Verteilungsmodell, ne? Sondern könnte dann sagen, na dann vergleiche ich doch einfach mal meine Ausfallzeitpunkte von Charge 1 zu Charge 2 mittels parameterfreier Statistik. Das heißt, man guckt sich einfach an, wenn man zum Beispiel ein rangbasiertes Verfahren nimmt, die Ränge meiner Datenpunkte, wo liegen sie denn auf so einer Achse? Mhm. Ja, und beurteilt die Ränge. Und dann brauche ich nicht mal mehr ein Verteilungsmodell. Was sind Ränge? Sind das so Klassifizierungen oder wie? Nee, Ränge ist, wenn man sagt, man hat zu einem, wenn ich es wieder am Ausfallzeitpunkten mache, hat man einen bestimmten Ausfallzeitpunkt, eine Wegstrecke beispielsweise. Mhm. Der eine ist bei 12.000 Kilometer, der nächste ist bei 15, der nächste ist bei 18. Dann wären das die ersten drei Ränge. Okay. So. Und wenn ich jetzt zwei verschiedene Chargen habe, dann würde ich alle auf einem Strahl auftragen, auf einem Wertestrahl auftragen, würde dann aber sehen, wo sind meine Ränge von Stichprobe 1 im Verhältnis zu Ränge von Stichprobe 2. Mhm. Das heißt, wenn ich alle meine Ränge blau anmale von der Charge 1 und alle meine Ränge von Charge 2 rot anmale und ich sehe, dass meine roten und blauen Ränge gut durchmischt sind, dann scheint die Stichprobe irgendwie sich gleich zu verhalten. Mhm. Wenn meine Ränge eher blau links sind und rot rechts, dann scheint sich der Schwerpunkt der Stichprobe zu unterscheiden. Mhm. Und das ist eigentlich auch ein guter Ansatz, parameterfreie Statistik zu verwenden, einfach wenn man das Verteilungsmodell nicht gescheit bestimmen kann, wenn die Anzahl der Daten nicht ausreicht. Ist das denn möglich, dass man jetzt rote und blaue Punkte sich anguckt und da irgendeinen Trend sieht, den man mit einer Funktion oder einem Algorithmus nicht hinkriegt? Naja. Also das würde irgendwie bedeuten, sozusagen eine optische Bewertung geht irgendwie besser als eine mathematische Bewertung. Nee, die optische Bewertung, die habe ich jetzt nur gemacht, um das zu erklären. Okay, alles klar. Habe ich zu stark vereinfacht. Nee. Nein, also wir zählen jetzt nicht nur die blauen und roten Kugeln. Nein. Nee, es ist schon so, dass ja wiederum die Verteilung der Position der Ränge einem statistischen Verteilungsmodell folgt. Okay, und das gucken Sie sich dann an. Genau. Verstehe. Das heißt also, diese ganzen Signifikanztests, die einfach sagen, ja, die Verteilung der Ränge und der daraus abgeleitete Schwerpunkt meiner roten und blauen Kugel, der ist jetzt signifikant unterschiedlich, folgt natürlich einer Verteilungsfunktion der Ränge. Mhm. Mhm. Das, was man an Informationsverlust hat, ist, wenn ich jetzt dasselbe Beispiel nehme von vorhin, mit den Ausfall bei 12.000, 14.000, 18.000 Kilometern, dann geht natürlich verloren, weil wenn ich jetzt sage, das ist Rang 1, 2, 3, der Abstand der Ränge zueinander. Ah, okay. Das ist ein Informationsverlust. Mhm. Das heißt also, der Abstand von 12 auf 14.000 Kilometer ist natürlich geringer als der auf 18.000 Kilometer. Das heißt, ich habe einen Informationsverlust, wenn ich nur die Ränge betrachte. Was wäre, wenn jetzt also diese blauen Punkte wären jetzt bei 12, 14 und 18 und jetzt gäbe es aber einen roten Punkt bei 13.000. Genau. Wäre das dann Rang 2 und 14.000 würde dann auf Rang 3 rutschen? Genau. Okay. Mhm. Und die Abstände sind dann natürlich nicht mehr zu erkennen. Ja. Das ist ein Nachteil des Verfahrens, definitiv. Es gibt einen Informationsverlust auch. Aber nehmen wir mal an, man würde vergleichen, Charge 1 hat in Summe 10 Ausfälle, und Charge 2 hat 8 Ausfälle. Wenn man das jetzt parameterfrei untersuchen würde, mittels rangbasierten Verfahren, dann würde man sich die Ränge anschauen. Und würde ich das versuchen, mit Verteilungsmodellen zu machen, das heißt, das einmal die, was habe ich gesagt, 10 und 8, ne? Genau. Mhm, ja. 10 an Fitte und die 8 an Fitte. Naja, durch 10 Stützstellen kann man natürlich auch relativ dynamisch verschiedene Verteilungsmodelle durchlegen. Mhm. Das heißt, ich könnte gar nicht richtig nachweisen, ob es eine Normalverteilung ist oder eine Weibull-Verteilung ist oder vielleicht auch eine Exponentialverteilung. Mhm. Ja. Das heißt, umgangssprachlich ausgedrückt, ich könnte da jedes Verteilungsmodell durchlügen und sehe auch gut aus, aber es streut so stark, dass das einfach nicht hart ist. Das ist keine harte Information. Die Ränge sind es aber. Ja. Okay. Und die parameterfreie Statistik findet ja ist ja jetzt kein neuer Punkt. Ne? Der findet ja schon sehr breit Anwendung, beispielsweise in der Soziologie oder in der Psychologie oder in der Medizin. Die machen ja auch sehr viel parameterfrei. Weil die einfach auch geringe Stichproben haben. Einmal das, und weil natürlich nicht alles normal verteilt auf dieser Welt ist. Ja, also die meisten statistischen Tests, ob ich was signifikant unterschieden habe oder so etwas, viele Dinge gehen natürlich immer von der Normalverteilung aus. Aber die Welt ist ja nicht normal verteilt. Okay. Und parameterfrei setzt keine Normalverteilung voraus oder keine Weibull-Verteilung oder dergleichen. Gehen wir mal zurück zu dem parameterbasierten Ansatz. Nehmen wir mal an, wir haben so irgendwie eine Funktion gefunden für die Modellierung von der Ausfallwahrscheinlichkeit. Wie wird denn sichergestellt, dass Sie damit auch eine Prognose machen können? Sprich, Extrapolation möglich ist. Also der erste Schritt ist erstmal, das Ausfallverhalten abzubilden. Das heißt, durch meine jetzt mal für den statistischen Fall günstigen Fall genommen, sie hätten 40, 50 Ausfälle im Feld und würden die jetzt anpassen mit einem Weibull-Verteilungsmodell, dann sind natürlich die 50 letztendlich nur die Betrachtungseinheit oder von mir aus jetzt konkret gezogene Stichprobe von Fahrzeugen, die ausgefallen sind. Und dann würde man es umrechnen auf die noch verbliebenen Einheiten im Feld, Autos, Waschmaschinen, wie auch immer, die nicht ausgefallen sind. Und über die hat man dann nach jetzigem Stand natürlich häufig auch keine Informationen. Man weiß ja nicht, wie viel die Produktflotte gefahren ist, weil man ja die nicht gefragt hat, die einzelnen Leute. Aber man kann natürlich empirisch dran gehen und ich sag mal wenn wir jetzt die Laufleistungsvariable Wegstrecke uns angucken, ein Verteilungsmodell generieren, wie denn die meisten Kunden wohl fahren. Das kann man ja machen. Und dann kann man sagen, na gut, in dem und dem Laufleistungsbereich, wo der Schaden auftritt, befinden sich aktuell wahrscheinlich so und so viele andere Fahrzeuge, die nicht ausgefallen sind. Aha, dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit jetzt hoch. Anders ausgedrückt mit einem praktischen Beispiel. Sie stellen fest, dass es ein Schadensmechanismus ist, der vorläufig bei sehr hohen Laufleistungen auftritt. Taxifahrern, Pizza, Bringdiensten, wie auch immer. Und sie wissen, dass viele ihrer Kunden diese Laufleistungsspektren gar nicht erreichen. Dann würde man bei der Umrechnung berücksichtigen, dass es gar nicht so viele Anwärter, also Fahrzeuge, die möglicherweise jetzt diesen Schaden bekommen, gar nicht geben kann. Man berücksichtigt also das Laufleistungsprofil, was man sich aus empirischen Daten zusammenziehen muss und ordnet dann den Schaden dazu sozusagen. Ja, Ja. Was mir jetzt noch nicht ganz klar ist, ist, nehmen wir mal an, wir haben Daten von Fahrzeugen bis 50.000 Kilometer und haben jetzt da irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung rausgefunden und machen da jetzt eine Prognose der Ausfallwahrscheinlichkeit. Können wir dann auch die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 100.000 Kilometern voraussagen oder machen Sie das nicht? Also man kann natürlich auch eine Extrapolation machen. Ja. Ne, wenn man jetzt den reinen Mathematiker fragen würde, er würde sagen, oh Gott, bloß keine Extrapolation machen, weil man weiß ja nicht, was danach noch so alles kommen genau, kann. Genau, ja. Ja. Und bei der Extrapolation muss man einfach natürlich sehen, wenn ich das aus ingenieurtechnischer Sicht sehe, voraus, dass sich der Schaden genau so weiterentwickelt in der Flotte. Setzt voraus, dass kein weiterer Schadensmechanismus dazukommt. Und setzt voraus, dass das Verhalten der Flotte, wo wir die Laufleistung nicht kennen, so ist, wie wir es empirisch vorher ermittelt haben. Setzt also bestimmte Sachen voraus. Ne? Und dann die Prognose wird hinfällig, wenn es weiter Schadensmechanismus dazukommt. Definitiv. Oder wenn es zum Beispiel ein Schaden ist, der stark temperaturabhängig ist. Ja? Wenn wir jetzt dann milden Winter haben und der tritt gar nicht auf, dann ist jede Extrapolation natürlich nicht zutreffend. Welche Extrapolation ist dann überhaupt zutreffend? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwas von der Kilometeranzahl abhängig gemacht und bis 50.000 Kilometer sind 1 Promille ausgefallen. Genau, wenn es dann muss ich ja was über den Schadensmechanismus wissen, um dann sagen zu können, und bei 100.000 Kilometer werden 3 Promille ausgefallen sein. Sonst kann ich ja gar nichts dazu sagen. Ja, das ist ja genau, das ist ja dieser Punkt, den wir ganz am Anfang beim Gespräch hatten, ne? Diese Kooperation zwischen technischer Schadteilbefundung und statistischen Modellierungsmenschen. Ja. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, es ist ein Lagerverschleiß, ne? Der wenig temperaturabhängig ist, wo einfach eine Komponente mechanisch verschleißt und ich habe genügend Ausfälle im Feld, ne? Wo ich dann also sagen wir mal ein sicheres Verteilungsmodell durchlegen kann oder anfinden kann, so wie Sie sagen, dann ist die Extrapolation, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann so kommt, auch höher, ne? Als wenn ich natürlich gar nichts weiß. Wenn ich gar nichts weiß, und auch die Temperaturabhängigkeit nicht wüsste, dann ist natürlich die Gefahr, dass die Extrapolation nicht stimmt, relativ hoch. Ja. Aber natürlich, man muss immer beides betrachten, ne? Beide Dinge betrachten. Und die Extrapolation, die kann man machen, ne? Aber das hängt einfach sehr stark vom Schadensmechanismus und vom betrachteten Bauteil ab. Ne? Ist jetzt irgendwie eine politische Antwort, aber die ist an der Stelle einfach richtig. Ja, weil die nächste Frage, die sich ja der Zuhörer stellt, ist, wie weit extrapoliert man denn so? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt Ihr Beispiel wieder aufgreife und sage, naja, ich kenne die Datenlage ungefähr bis 50.000 Kilometer, bis wohin will man denn extrapolieren? Bis 200.000 Kilometer? Ja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Weil bis dahin ist das ganze Auto vielleicht schon gar nicht mehr fahrtauglich. Ja. Ne? Das heißt, das muss man sich einfach von Schadensbild zu Schadensbild anschauen. Ja. Wenn Sie Ihre Datenanalyse machen, geben Sie wahrscheinlich auch Rückmeldung an die Auftraggeber, was sinnvoll wäre, auch noch als Eingangsgrößen zu haben, oder? Ja, also sagen wir mal, das sind ja meistens Kooperationen, ne, die wir haben mit Zulieferern oder Herstellern. Und das sind seltener ganz konkrete Aufträge, wie wir haben hier einen Bauteil, einen Datensatz, was kommt da raus? Sondern häufig ist es auch so, dass die Frage ist, wir wollen jetzt zusammen hier Zuverlässigkeitsanalysen machen und dann kann da auch rauskommen, welche Datenformate wären denn noch so sinnvoll oder was sollte man denn sonst noch so aufzeichnen oder was sollte man denn vielleicht in der Datenbank hinterlegen oder welche Datenbanken sollte man denn verknüpfen, weil nicht immer ist ja jede Feldinformation mit dem Befundungsergebnis beispielsweise in einer Datenbank beispielsweise enthalten. Und dann ist es so, wie Sie sagen, dann sind das Dinge, die wir gemeinsam erarbeiten. Wie kann man denn die Datenbasis noch besser machen? Definitiv. Ja. Weil da kann man ja wahrscheinlich noch einiges dann holen oder die entscheidenden Informationen holen, wenn man die richtigen Verknüpfungen macht, die richtigen Daten abspeichert oder zum Beispiel auch Speicherplatz im Steuergerät ist begrenzt, wenn man sagt, aber dieses diese Daten brauche ich nicht nur alle 1000 Kilometer, sondern das sollte man häufiger aufzeichnen, um dann die entsprechenden Rückschlüsse ziehen zu können. Ja, okay. Also wir haben auch eine Kooperation mit einem Softwarehersteller, ne, der beispielsweise Softwarebausteine entwickelt, auch für dieses für diese Garantie-Felddaten-Problematik, weil wir selbst natürlich keine Software herstellen. Ich meine, wir sind ja eine Forschungseinrichtung und alles, was wir an Software bauen, sind Prototypen von Software-Algorithmen oder Software-Dingen. Ne? Wir sind ja kein professioneller Software-Hersteller. Und die können aber so etwas, Software herstellen. Und deren Ziel ist natürlich zu sagen, welche Daten müsste ich denn sammeln, um gescheit zu Feldanalysen machen zu können. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Kooperation einfach, ne, weil wir sowas gar nicht ausprobieren könnten. Aber wir können immerhin sagen, na ja, man könnte doch zum Beispiel aus verschiedenen Quellen, Datenquellen, Feld, ne, könnte man jetzt doch mal die Daten so bereitstellen, dass das bestimmten Produktionschargen zugeordnet ist. Das heißt, ich wüsste Daten aus der Produktion, ja, zu einem beispielsweise Motor und dann über die Fahrgestellnummer im Feld wüsste ich ja, welcher Motor verbaut ist. Und dann könnte ich das beides zumindest mal korrelieren, ja, als Datenbasis. Ja. Und das ist natürlich eine Geschichte so auf der Wünsch-dir-was-Wiese, ne, wie es denn mal so später mal so laufen soll, wenn man diese Datenquellen verknüpfen könnte. Weil es entsteht einfach unglaublich viel an Daten in dieser Zeit. Ne, und das ist einfach alles in einzelnen Insellösungen drin. Ja, klar. Okay, jetzt sind wir schon so ein bisschen abgedriftet auf einen Punkt, den ich auch noch gerne kurz ansprechen würde. Das ist das Thema Produktentstehung. Mhm. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über Produktion geredet. Sie haben aber ganz am Anfang gesagt, es geht eigentlich um die Produktentstehung. Da gehört ja noch mehr dazu als die Produktion. Mhm. Inwieweit gucken Sie sich da Daten an? Also da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Vorstellung. Können Sie auch irgendwie Daten aus der Entwicklung schon auswerten und damit einfließen lassen? Und wie kann ich mir das vorstellen? Also der Begriff Produktentstehung, klar, der beinhaltet natürlich die Entwicklung des Produktes, ne? Erste Prototypen, erste Erprobungen, auch auf Prüfständen, Serienanlauf, Produktion selber und dann eben über einen gewissen Zeitraum. Ne? Und diese Geschichte mit den Erprobungen von Produkten oder Baugruppen ist natürlich eine reizvolle Geschichte, insofern, als dass man natürlich aus der Erprobung wissen möchte, oder das Ziel zu der Erprobung ist ja ganz häufig zu wissen, wird mein Produkt dem Lastkollektiv, was ich später im Feld habe, standhalten? Mhm. Wird das, was ich da erprobe, wird das dafür sorgen, dass ich sicher sein kann, dass mein Produkt nachher im Feld vor Kunden nicht ausfällt? Also ist das eigentlich repräsentativ für die Feldbenutzung später? Genau. Ja. Ne? Und das hat natürlich ganz viele Aspekte. Ne? Das ist natürlich einerseits, erwische ich mit meiner Erprobung das Lastkollektiv aus dem Feld? Erwische ich das damit? Mhm. Wie viel Kilometer muss mein Fahrzeug an Schlechtwegstrecke fahren, damit ich sagen kann, das ist ungefähr so ein Lebenszyklus. Mhm. Und das ist natürlich auch eine richtig große Herausforderung, weil, und das ist auch unabhängig jetzt der Automobilbranche, zu wissen, was der Kunde mit dem Produkt so alles anstellt, ne, und was er auch von mir aus an Misuse betreibt, ne, ist natürlich schon nicht ganz leicht. Ja. Nehmen Sie es am Beispiel der Waschmaschine. Wie viel wird die Waschmaschine laufen bei 90% aller Kunden oder 95% aller Kunden in den nächsten 10 Jahren. Und sie werden eine unglaubliche Streuung feststellen. Mm-hmm. Ne? Oder wie viele Löcher wird der durchschnittliche Kunde mit der Bohrmaschine bohren? Ja. Ne? Und das ist natürlich sehr breiten Streuung unterliegt sehr breiten Streuung. Ja. Ne? Und bei Autos ist es natürlich genauso. Ja. Ne? Der deutsche Kunde fährt anders als der nordamerikanische USA-Kunde oder der Japan-Kunde. Mm-hmm. Ich habe also ganz andere Umgebungsbedingungen, Lastkollektive, Nutzerverhalten. Und die Erprobung muss das natürlich irgendwie versuchen zu erwischen. Mm-hmm. Ne? Und Erprobungsdaten haben natürlich den Vorteil, wenn man jetzt eine gewisse Stichprobe hat von Prototypen, die man da untersucht, dass dann dort natürlich deutlich mehr Daten aufgezeichnet werden. Ja. Das heißt, Ich nenne ein einfaches Beispiel. Wir haben eine Studie gemacht für einen Türsystemhersteller, auch im Automobilbereich. Und da werden einfach während der Erprobung dieser Tür sehr viele Daten aufgezeichnet. Schließkräfte, Auslösekräfte, Wegstrecken, die im Türgestänge stattfinden, sich bewegen und solche Dinge. Also sehr, sehr viel mehr. Im normalen Fahrzeuglebenszyklus wird sowas ja nicht aufgezeichnet. Da misst ja keiner seine Tür, wie die sich schließt. Ja. Und wenn man dann diese Daten analysiert und auch solche Regressionsanalysen durchführt, Korrelationsanalysen, dann lernt man natürlich seine Tür ziemlich gut kennen. Man weiß dann nachher, welcher Schließbügel mit welchem dann jetzt irgendwie korreliert, welche Schließkraft wovon abhängig ist. Und wenn Sie es dann erproben für zum Beispiel verschiedene Temperaturfelder oder für verschiedene Feuchtigkeiten, die Sie in den Prüfstand eingeben, oder für verschiedene Schmutzapplikationen, also für verschiedene Sträube, die man im Feld so hat, ne? Dann können Sie natürlich nachher feststellen, welcher Faktor hat denn den größten Impact auf meine Tür. Ja. Und man lernt das Türsystem dann sozusagen kennen. Ja. Das ist natürlich hochgradig spannend. Ja. Ne? Zu schließen auf die Dauerhaltbarkeit ist natürlich eine große Herausforderung, gar keine Frage. Ne? Also wie belaste ich meine Tür, dass ich nachher sagen kann, die hält auch 15 Jahre oder 20 Jahre lang durch? Ganz klar. Ja, da gibt's ja dann diverse Methoden, Sachen bei höheren Temperaturen durchführen, also um den Prozess sozusagen zu beschleunigen. Genau. Aber es ist eben immer die Frage, inwieweit ist das dann aussagekräftig? Ganz genau, ganz genau. Und vor allem will man ja auch viele Märkte in ein Erprobungsprogramm reinbringen. Ja. Ne? Also natürlich würde man ja auch versuchen, aus Kostengründen alleine schon ein Produkt, das betrifft ja jetzt nicht nur Automobil, so auszulegen, dass es natürlich überall einsetzbar ist. Keiner will ein Produkt speziell für Kanada machen, für die Minustemperaturen, ein spezielles für Nahe Osten, um in den Vereinigten Arabischen Emiraten gut auszusehen oder in Russland, sondern natürlich einen guten Kompromiss zu machen, dass es überall hält. Ja. Aber dann haben Sie natürlich die Abdeckung von minus 30 Grad bis plus 80 Grad oder 100, nee, 80 Grad sagen wir mal, für verschiedene Märkte und also da diese, jetzt zitiere ich sie, eierlegende Wollmilchsau zu finden, ne, ist natürlich eine Herausforderung. Ja, ja, definitiv. Klar. Okay. Das war das Thema Erprobung. Schauen Sie sich auch Entwicklung an in dem Sinne, dass Sie gucken, wie die Ingenieure ihre CAD-Designs auslegen, also so Entwicklungsarbeit am Schreibtisch? Nein, das ist nicht bei uns im Fokus. Okay. Ist nicht bei uns im Fokus. Da gibt's ja auch wenig Daten drüber. Also so aus dem Softwarebereich, da kennt man diese Fehlerstrommodelle und sowas, was, welche Fehler wurden schon im Review gefunden, welche werden im Test gefunden und so. Das könnte ja so ein bisschen in die Richtung gehen. Aber ich weiß nicht, ob das bei, inwieweit das so bei Mechanikentwicklung auch gemacht wird. Also, das Einzige, was wir da an Beiträgen machen oder wo wir auf der Forschungsseite aktiv sind. Das ist aber jetzt eher nicht mit Unternehmen, sondern wirklich mit anderen Universitäten. Und das ist, wie dokumentiere ich mein Wissen, um es dann in der nächsten Produktgeneration wieder einsetzen zu können. Das ist ja auch ein großes Thema bei diesen komplexen Systemen, die es inzwischen gibt. Ganz genau. Ne? Ja. Und das machen wir schon, aber das machen wir jetzt nicht mit Unternehmen zusammen, weil einfach natürlich ist das für Unternehmen sehr spannend, klar. Aber da geht es ja eher jetzt nicht um Statistik und so weiter, sondern es ist ja eher, wie dokumentiere ich das? Wie verdichte ich das Wissen sozusagen? Ja. Ne? Und da haben wir einfach zwei Kooperationspartner in Japan, also zwei japanische Universitäten, mit denen wir was zusammen machen, weil das eben halt auch ein Hochtechnologieland ist. Und die haben genauso eine Automobilbranche wie wir und die haben auch genauso hochkomplexe Produkte. Das heißt also, es ist ein gegenseitiges, auch bei uns ein gegenseitiges Lernen voneinander. Aber wie dokumentiere ich Wissen, um dann beim Fahrzeugnachfolger, muss auch wieder hier nicht das Auto sein, kann auch andere Produkte sein, um dieselben Fehler nicht normal zu machen oder um sicherzustellen, dass bestimmte Dinge durch konstruktive Lösung oder produktionsprozesstechnische Lösung nicht nochmal auftreten. Ja. Wie dokumentiere ich das, dass das nachher der junge Ingenieur, der wieder neu ins Unternehmen eingestiegen ist, auch mitkriegt, dieses Wissen, und nicht möglicherweise am falschen Ende spart, weil schon mal jemand anders eine teure Lösung gemacht hat, um bestimmte Fehler auszuschließen. Ja, ja. Und das ist sicherlich auch eine Geschichte, die einfach bei komplexen Produkten natürlich unglaublich schwierig ist. Ja. Geht es dann nur um Dokumentation oder auch um so Dinge, ich verwechsel immer die Begriffe dafür, wo die Japaner ganz stark sind, dass man Sachen nur in einer bestimmten Weise montieren kann und das andersrum gar nicht zusammengeht oder sowas. Gehört das da auch dazu? Also das ist ein Teil davon, weil der Oberbegriff, das ist natürlich mal so ein Modewort gewesen in den 90ern, ist das Thema Wissensmanagement. Ja. Ne? Das heißt, wie verdichte ich das Wissen, damit nachher noch jemand, also aus der Zuverlässigkeitssicht jetzt, damit nachher noch jemand Risikoprävention betreiben kann. Und dazu gehört natürlich zum Dokumentieren auch solche Lösungen, die Sie gerade angesprochen haben, die aus dieser japanischen Philosophie kommen, ne, aus dieser Poka-Yoke-Systematik. Mhm, genau, ne? Ja, ja. Die sind allerdings auch eher so produktorientiert, also sozusagen, wie bediene ich ein Produkt oder wie konstruiere ich es, damit der Fehler nicht passieren kann? Oder wie gestalte ich einen Produktionsprozess? Ja. Die beiden Richtungen gibt es da ja. Das sind dann natürlich Lösungen. Und wenn die gut gelaufen sind, klar, wie dokumentiere ich jetzt, dass diese Lösung auch eine gute Lösung war? Mhm. Dass der in 5 Jahren wieder da anfängt, ne, die Lösung nicht wegrationalisiert. Ganz klar. Das ist aber sozusagen ein Bestandteil der Dokumentation. Okay. Die gute Lösung, die den Fehler vermieden hat. Ja, okay. Ne? Also ein sehr simples Beispiel wäre jetzt, wenn man sich, das ist jetzt ein simples Beispiel, die konstruktive Gestaltung eines Cabrio-Verdecks anschauen würde. Mhm. Ne, die Heckscheibe. Ne, da haben Sie immer den Gegensatz zwischen, wählen Sie eine Kunststoffscheibe, wählen Sie eine Glasscheibe. Beide haben Vor- und Nachteile. Die Glasscheibe zerkratzt weniger. Die Glasscheibe kriegen Sie aber nicht gefaltet irgendwie, wenn Sie das Cabrio-Verdeck zusammenfalten. Ja. Kunststoff würde es zulassen, zerkratzt aber auch mehr. Ja. Das heißt also zum Thema Faltvorgang, ne, und dann dementsprechend Bauraum sparen, ne, ist natürlich das eine besser, zum Thema Qualität und Anmutung und Zuverlässigkeit das andere besser. Mhm. Ja. Und wenn Sie jetzt dann diese ganzen Detaillösungen gegenüberstellen, dann hat das immer einen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Qualität später im Feld. Ja. Ne, und das ist so ein sehr einfaches Beispiel, wo man es sieht. Das sind dann immer die Punkte, wo man sich später fragt, hä, warum hat er das so gemacht? Und dann ist immer ganz gut, wenn es dokumentiert ist. Ja. Okay, Sie haben jetzt schon einiges erzählt aus den Themen, die Sie bearbeitet haben oder aktuell bearbeiten. Was sind denn so die neuesten Trends oder was gucken Sie sich gerade aktuell an? Also sicherlich ist es, versuchen wir Richtung Erprobungsdatenauswertung zu gehen, verstärkt. Einfach, wenn man Feldanalysen macht auf Basis von Felddaten, dann ist das natürlich gut und hilft vor allem auch, aktuelle Probleme zu bewerten, die jetzt da sind. Ja. Aber natürlich ist ja das Bestreben von jedem Produkthersteller, dass diese Probleme jetzt gar nicht auftreten. Das heißt also, das mit der Erprobung abzusichern. Und deswegen sind wir momentan in dieser Richtung verstärkt unterwegs und versuchen dort eben noch mehr zu machen, um solche statistischen Modelle wie Zeitraffermodelle, Zeitrafferfunktionen, Zeitrafferfaktoren zu ermitteln. Ja. Beispielsweise bei mechanischen Belastungen von Bauteilen. Und das ist natürlich ein Thema, das einfach spannend ist, wo es einfach auch viele Interessenten gibt. Ja. Also Interessenten, damit will ich jetzt sagen, die Spaß daran haben, solche Sachen zu erforschen. Und das Thema Erprobung ist eben natürlich besonders da relevant, wenn es um neue Produkte geht. Weil da hat man eben noch keine Felddaten. Genau, ganz genau. Ja. Und das ist etwas, wo wir jetzt verstärkt halt hinwollen. Und das auch ein bisschen mit Hardware versuchen zu untermauern oder zukünftig, mittelfristig. Das heißt also, ich sag mal, für einfache Bauteile oder sagen wir mal für überschaubare Bauteile wollen wir auch versuchen, Richtung Hardware zu gehen. Das heißt also, selbst uns einen Prüfstand aufzubauen und zu entwickeln, um dann sozusagen auch selbst Daten erzeugen zu können für bestimmte Bauteile und dann eben das mit dem statistischen Modell zu verbinden. Mhm. Ja. Das hat den Vorteil, dass man natürlich noch mehr selbst variieren kann. Mhm. Ne? Weil dann ist man nicht interessensgeleitet durch einen bestimmten Hersteller, sondern kann dann natürlich dann selber das versuchen. Das ist sicherlich ein Thema, wo wir verstärkt hinwollen. Ja. Erprobungsdatenanalytik. Ja. Ne? Zweites großes Thema, aber das ist auch eher ein vielleicht grundlagen- oder eher grundlagenorientiertes Thema, ist Zuverlässigkeit mit dem Thema Nachhaltigkeit zu verbinden. Mhm. Ne, Nachhaltigkeit ist natürlich auch häufig jetzt in dieser Zeit ein Modewort, ja. Klar. Aber natürlich ist die Fragestellung spannend, ob man nicht das verbinden kann insofern, dass man sagt, zuverlässige Produkte sind auch nachhaltige Produkte. Das heißt also, wenn ein Produkt länger hält im Feld, ist es dann nicht auch ressourcenschonend, weil ich ja eigentlich vermeide, dass die Leute sich frühzeitiger ein neues Produkt kaufen, weil das alte verschlissen ist, kaputt gegangen ist, wie auch immer. Ja. Aber das hat dann, so einfach ist die Welt natürlich nicht. Na, das heißt, wenn ich sowas mache, dann muss ich natürlich gerade im Elektronik- und Elektrikbereich sicherstellen, dass ich auch eine gewisse Upgrade-Fähigkeit habe. Keiner will ein 10 Jahre altes Handy haben, richtig, keiner, oder ja. ein mobiles Telefon. Ja. Keiner will ein 5 Jahre altes mobiles Telefon haben. Das heißt, wenn ich sowas mache, beginnt oder hat plötzlich dieser Aspekt Upgrade-Fähigkeit, neue Funktionalitäten reinbringen ins Produkt, einen ganz anderen Schwerpunkt, ne, als wenn ich es für eine Einmalverwendung mache. Mm. Aber das ist halt schon eher dann grundlagenorientiert. Ne? Und da versuchen wir halt auch wieder mit zwei anderen Lehrstühlen das zusammenzumachen. Der eine ist eher Richtung Produktentwicklung, der andere ist mehr Produktion und wir sind Richtung mehr Feld unterwegs. Und in jedem dieser drei großen Disziplinen gibt es natürlich dann einen Einfluss darauf. Ja. Ne? Ob das Thema Ersatzteilbereitstellung ist, bekommt auch einen ganz anderen Fokus plötzlich, wenn das Produkt länger hält. Ja. Ne? Oder eine Austauschfertigung sozusagen, Teile wiederzuverwenden, die zuverlässig sind in einer neuen Geschichte, bekommt auch einen ganz anderen Fokus dann plötzlich. Das Thema stelle ich mir insgesamt auch sehr interessant vor, weil man ja da dann auch schnell in Richtung neue Geschäftsmodelle gehen muss, weil die Unternehmen wollen natürlich trotzdem noch was verdienen, auch wenn der Kunde nur noch alle 10 Jahre wirklich ein neues Mobiltelefon kaufen würde und dann in Kombination so mit diesem Upgrade und so, muss man sich wahrscheinlich ganz neue Konzepte ausdenken. Genau, deswegen fand ich es auch eher so grundlagenorientiert, weil das Thema ist nicht so einfach zu packen. Ja. Ne? Ja. Weil es ist sicherlich anders, wenn ich jetzt dann plötzlich Mobiltelefone betrachte, oder wenn ich da Autos betrachte oder wenn ich da einen Kühlschrank betrachte, das ist einfach sicherlich sehr, sehr verschieden dann. Ja, ne? Ja. Also Innovationsstufen, Innovationszyklen versus Zuverlässigkeit. Ja. Und Zuverlässigkeit hat dann plötzlich ja ganz andere Aspekte dann. Ne? Wenn ich jetzt andere Werkstoffgeschichten nehme, ja, oder die, sagen wir mal, heute noch umweltfreundlich sind, aber vielleicht schon übermorgen anders bewertet werden, dann ist es ja auch wieder ein Einfluss. Ja. Oder auch schon allein die Interaktion des Produktes mit der Umwelt. Das heißt, hält ein Fahrzeug länger, habe ich dann nachher vielleicht für die Umwelt mehr getan, weil ich ja die Ressourcen gespart habe für das neue Fahrzeug? Oder habe ich während des Fahrzeuglebenszykluses mit der Interaktion mit der Umwelt so viel schon an Umwelteinflüssen, dass es das wieder aufhebt? Und das ist eine klassische Frage der Ökobilanzierung. Und das ist bestimmt nicht leicht. Okay. Welchen Hintergrund haben denn die Leute, die bei Ihnen arbeiten? Sind das Ingenieure, Mathematiker, Informatiker? Ingenieure. Ja, in der Regel Ingenieure. Weil die müssen ja eigentlich einen relativ guten mathematischen Hintergrund mitbringen, oder? Ja, oder haben sich schon erarbeiten. Ja, genau. Ja. Also das sind Ingenieure und die natürlich ein ganz klein technisches Sachverständnis mitbringen dann für die Dinge. Ne? Technischen Sachverstand, so ist richtig. Aber man muss auch Spaß an Zahlen haben. Mm. Definitiv. Mm. Ne? Und nicht alle haben das. Mm. Also, Spaß an Statistik, das kommt ja meistens erst durch die Anwendung und ist nicht so, fällt meistens nicht vom Himmel. Ja, ja. Ja. Und wir machen jetzt eine erste ganz kleine Kooperation mit den Mathematikern. Das heißt, also mit einem benachbarten Lehrstuhl, wo Mathematiker unterwegs sind. Und darauf freue ich mich, weil das bringt natürlich nochmal einen anderen Einfluss bei uns in den Lehrstuhl rein, weil die Leute denken ja schon anders. Ja. Ne? Ja. Aber ich finde das hochgradig spannend, weil die kennen sich vielleicht jetzt mit den Schrauben nicht aus oder mit der Ölleckage oder so etwas oder mit der Deutung von Parametern. Ja. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, haben die natürlich auch einen Vorsprung, was die mathematischen Modelle anbelangt. Ich meine, das ist ja deren Hauptding. Und dass sich das so gegenseitig ergänzt, darauf freue ich mich quasi. Das heißt, das ist eine erste kleine Geschichte, die wir jetzt mal machen. Ja. Und ich kann mir aber gut vorstellen auch, dass bei uns ein Mathematiker unterwegs ist, also auch eingestellt ist, definitiv. Warum nicht? Mhm. Ja. An der Stelle können wir nochmal auf den Podcast Modellansatz verweisen. Die beleuchten auch, nicht nur, aber auch Ingenieursthemen von der Mathematikerseite. Mhm. Auch sehr interessant. Gut, jetzt fallen mir keine Fragen mehr ein. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wollen Sie noch irgendwas hinzufügen? Also ich glaube, wir haben das ziemlich umfassend beleuchtet, ne? Scheint mir zumindest so. Bitte? Scheint mir so, ja. Genau, scheint es so. Ja, genau. Nee, es war sehr spannend und sehr umfassend beleuchtet, ne? Alles klar, dann sage ich vielen Dank. Ja, herzlich gerne. So, ich denke, jetzt könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen, was alles an Analysen und Voraussagen passiert, wenn ihr euer Auto mit einem Garantiefall in die Werkstatt bringt oder wenn ihr von irgendwelchen Rückrufaktionen hört. Auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an Stefan Brackel für das interessante Interview. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.